Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Willkommen zum libertären Septemberrückblick des anarchistischen Radio Berlin mit folgenden Themen. Bewegt. Skandal um rumänische Goldmine treibt die Leute auf die Straße. Gefeiert. Das kontrakulturelle Herz Jubilianas schlägt seit 20 Jahren. Beendet ist der Streik kalifornischer Gefangener. Reagiert. Unser Blick auf die lustige Parteienklüngelei nach der Qual der Wahl. Erinnert. Vor 115 Jahren erstach Anarchist Luigi Kaiserin Elisabeth. Entdeckt. Die Anarchie herrscht immer noch. Noch nicht gestoppt, unser Linktipp verweist auf die Website von Aktivistinnen, die sich die Ekelfirma G4S vorknüpfen wollen. Verabschiedet werdet ihr mit einem Vorgeschmack auf die Anarchist Academy Abschiedstour und unseren libertären Kulturpodcast. Russia Montan, Unit, Salvam! Russia Montan, Unit! Rosa Montana ist eigentlich ein idyllisches Dorf in den rumänischen Karpaten. Jetzt befindet es sich im Zentrum von massiven sozialen Protesten, die seit beinahe zwei Monaten ununterbrochen in Rumänien stattfinden. Alles dreht sich um ein Goldminenprojekt und ein Gesetzesvorhaben der Regierung, um dessen Umsetzung zu beschleunigen, was jedoch zu den Massenprotesten geführt hat. Die Genossinnen von Cirna Luka, übersetzt heißt das Schwarzes Loch, und es ist der Name einer anarchistischen Sendung auf Radio Student im slowenischen Ljubljana, befragten Mitte September Viktor, einen Aktivisten aus Bukarest, zum Stand der Proteste. Zu den Hintergründen gefragt, antwortet Viktor: The gold mining project started by joint corporation. Das Goldminenprojekt ist aus einer Joint Venture aus rumänischer Regierung und dem kanadischen Unternehmen Gabriel Resources hervorgegangen. Seit mehr als 15 Jahren versuchen sie nun bereits, die größte Goldmine im Tagebau in Europa zu eröffnen. Das Projekt mit dem rumänischen Gold wurde von einem auf geologische Ressourcen spezialisierten rumänischen Geschäftsmann namens Frank Timisch eingeleitet. Der hat den Weg geebnet für dieses Abkommen zwischen rumänischem Staat und einer kanadischen Firma, die mehr als 80% des abgebauten Goldes behalten kann, während lediglich 20% beim rumänischen Staat verbleiben. Die Öffentlichkeit in Rumänien war meinem Eindruck nach ziemlich empört über diese Allianz und die fehlende Transparenz bei diesem Deal zwischen der Regierung und dem Unternehmen von vor 15 Jahren. Dank der Arbeit investigativer, unabhängiger Journalistinnen aus Rumänien ist dieser berüchtigte Deal vor kurzem öffentlich geworden. Würde der Goldabbau tatsächlich umgesetzt, würden in der Region jedes Jahr 12.000 Tonnen Cyanid eingesetzt. Vier Hügel sollen abgetragen und ein Tal zum Auffangbecken für den cyanidverseuchten Abraum genutzt werden. Ziel ist der Abbau von geschätzten 300 Tonnen Gold und 1.600 Tonnen Silber. Kein Wunder also, dass viele Menschen der Region, insbesondere nach der Umweltkatastrophe in einer Golderzaufbereitungsanlage im Jahr 2000, große ökologische Bedenken dabei haben. Die Regierung hatte bereits vor 15 Jahren ein Abkommen mit dem Unternehmen geschlossen. Eine wichtige Genehmigung war allerdings nie erteilt worden. Die Enthüllungen zum Projekt sowie eine neue Gesetzesinitiative der neu gewählten Regierung unter Viktor Ponter brachten dann das Fass zum Überlaufen. Doch worum geht es in dieser neuen Gesetzesinitiative? Dieses Gesetz erlaubt Unternehmen die Enteignung von Menschen im Dorf im Namen des Staates, um Extraktionsarbeiten zu beginnen. Kurz gesagt, der rumänische Staat hat im Namen des nationalen Interesses alle gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass auch Unternehmen Enteignungen durchführen können. Musik Mittlerweile ist die Regierung von ihrem eigenen Vorschlag nicht mehr so ganz überzeugt. Die Proteste zeigen ihre Wirkung. Der rumänische Premierminister Victor Ponta ist dabei ein echter Verrenkungskünstler. Jetzt lässt er verlauten, dass, obwohl seine Regierung das Gesetz eingebracht hat, er im Parlament gegen den Vorschlag stimmen würde. Der aktuelle Stand ist, dass eine Sonderkommission bis zum 20. Oktober einen Bericht zu Rocío Montaner erstellen soll. Eventuell kommt es zu einem Volksentscheid. Gabriel Resources drohte unterdessen mit einer Klage über 4 Milliarden US-Dollar, sollte das Projekt endgültig beendet werden. Wir bleiben Richtung Osten gewandt und gehen nach Ljubljana, wo sich in den 1980er Jahren Menschen begannen zusammenzutun, um Orte für die kontrakulturelle Szene zu finden. Unter anderem das bemerkenswert große Gelände, das nun den Namen Metelkova trägt, wurde gefunden und feierte kürzlich 20-jähriges Jubiläum. So there are many points. Es gibt viele Orte, wo eine Tour durch Metelkova beginnen könnte. Einer ist hier, ein anderer, der Klassiker, ist dort, vor Alcatraz. Und der erste vielleicht ist da, wo die Besetzung begann, in 1993. Mein erster Eindruck von Metelkova: das Gelände ist einfach riesig. Es sieht alles toll aus, richtig krass. Auf 12.500 Quadratmetern und in 7 Gebäuden können sich hier sehr viele Leute richtig austoben, künstlerisch, politisch, kulturell. So the city said, okay, this will be the space. Everything was discussed and decided. Okay, die Stadt sagte also, den Platz hier bekommt ihr. Alles war bereits besprochen und entschieden. Aber irgendwann begann die Stadt einfach, das abzureißen. Und das ist das Loch, das du dort sehen kannst. Jetzt ist es mit Keramikmosaik umrahmt. Die Stadt brach also ihr Versprechen. Und als die Stadt augenscheinlich begann, die Häuser abzureißen, sagten sich die Leute: okay, hier will uns jemand verschaukeln. Die belügen uns. Wir werden nicht zulassen, dass sie das hier kaputt machen. Wir werden es uns einfach nehmen. Wir werden es verteidigen. Diese Tatsache, dass die Besetzung sich als die Verteidigung des Gemeinguts präsentierte, gab Metelkova natürlich von Anfang an Legitimität. Zum Zeitpunkt der Besetzung, in den ersten Wochen, gab es Umfragen, wonach mehr als 60% der Bevölkerung von Ljubljana die Besetzung unterstützte. Abends ist es in Metelkova ziemlich voll. Die Clubs sind extrem gut besucht, viele Leute stehen auch draußen rum. Das ist ja auch kein Wunder, das Gelände ist nur 5 Minuten vom Hauptbahnhof und vom Zentrum entfernt, zu Fuß. Nebendran das Hostel, Museen. Metelkova ist natürlich inzwischen auch ein richtiger Touri-Magnet geworden. The date is 10th of September 1993. Der Tag ist der 10. September 1993. Das ist der Tag, an dem Leute den Zaun dort drüben, der ehemaligen Militärkaserne Metelkova, überstiegen und dann die Gebäude besetzten. Zu den Projekten gehören mehrere Clubs, ein anarchistischer Infoladen, viele Ateliers, ein Hostel, Galerien und so weiter und so fort. Es ist einfach enorm. Alle Gebäude sind verziert, mit Metall- und Holzarbeiten ausgeschmückt. Auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs nahm Ljubljana eine besondere Rolle ein, wenn es beispielsweise um Punkmusik geht. Darüber hinaus fand bereits 1984 in Ljubljana das erste Gay-Festival statt. Das war 1984, inmitten des totalitären Regimes in Jugoslawien. Es gab außerdem eine Menge Druck von alternativer Seite her, viele Impulse einer alternativen Szene, die ihren Ausdruck fanden mittels Kunst, wie etwa in Form der neuen slowenischen Kunst. Laibach ist da wohl der bekannteste Vertreter. Mittels Kultur, etwa durch Musik, also das heißt Punk und andere Dinge. Der Feminismus kam auf, die Friedensbewegung spielte eine große Rolle. Die Idee einer Entmilitarisierung der Stadt. Das ging alles noch in Jugoslawien vonstatten, in der Mitte der 80er. Das 20-jährige Jubiläum? Naja, mit der Woche waren einige nicht so zufrieden. Klar, Es hat geregnet und das Wetter war richtig fies. Kalt, sehr viel Regen. Nur, im Grunde genommen, bewegte sich das Jubiläumsprogramm genau im Rahmen dessen, was hier auch sonst jede Woche so los ist. Also im Grunde lässt sich daher sagen, dass die anarchistische Balkanbuchmesse im Mai viel eher Ausdruck eines gemeinsamen Metelkova-Projekts war, auch wenn das Event hauptsächlich vom Infoshop organisiert wurde. Dennoch waren dabei viele Clubs und Projekte involviert. So this happened in 91, Slowenia declared independence. Das war 1991. Slowenien erklärte die Unabhängigkeit. Und dann kam ein großer Teil auch dieser alternativen Szene an die Macht. Der Staat musste aufgebaut werden, Ministerien, allerlei Jobs. Natürlich musste auch ein Krieg, naja, ist ja klar. Wenn ein Staat entsteht, muss zunächst ein Krieg her, der am Anfang von allem steht. Es musste also ein Krieg organisiert werden und dann auch erfolgreich beendet werden, oder wie auch immer. Ein Teil der Bewegung, der alternativen Szene, kam an Machtpositionen. Ein Teil begnügte sich mit dem Aufbau des NGO-Sektors und gründete kulturelle Vereine und so weiter. Und ich meine, dass der dritte Teil den Ideen treu blieb. Und der letzte Ausdruck davon war die Besetzung der Metelkova. Metelkova sehe ich daher auch als Ergebnis dieser 80er. Als politischer Schauplatz, als Ort zum politischen Austausch ist Metelkova weiterhin von großer Bedeutung. Und natürlich stand das Zentrum mit im Fokus, als im letzten Winter der große soziale Aufstand begann. Monument of the Molotov Cocktail. Yeah, this is dedicated to one. Das Monument des Molotov Cocktails. Ja, es ist einer sehr ungewöhnlichen Geschichte gewidmet, die genau hier, ich glaube am 20. Dezember 2012 geschah. Das war inmitten des sozialen Aufstands in Slowenien, wie wir es hier nennen. Einige Wochen davor hatte ein spontaner, massenhafter Aufstand gegen die Regierung begonnen. Natürlich steckten nicht die Leute von Metelkova dahinter. Aber natürlich wissen wir, auf welcher Seite wir standen. Und wir taten unser Bestes, uns zu organisieren und Teil dieser Bewegung zu sein. Aber es war in jedem Fall viel größer als Metelkova. Am 21. Dezember war eine riesige Kundgebung in Ljubljana geplant. Gegen die Regierung, gegen die Sparmaßnahmen, gegen die herrschende Klasse. Am Abend davor fand die Polizei, genau am Ort dieses Monuments hier, Taschen voller Molotow-Cocktails. Was dann passierte, war eine ziemlich clevere Intervention seitens der Leute von Metelkova, die erkannten, dass etwas faul war. Jemand sah, wie die Polizei Fotos machte, dass sie Dinge trugen, die wie Molotow-Cocktails aussahen, bla bla bla. Die Intervention erfolgte richtig schnell. Die Leute aus Metelkova sagten sich, okay, wir wissen nicht, was los ist, aber irgendwas ist im Busch. Und angesichts der aktuellen Situation im Land glauben wir wirklich nicht, dass wir einfach schlafen gehen sollten. Wir sollten schnell bekannt geben, dass wir nicht wissen, was es damit auf sich hat. Soll die Polizei dann doch erklären, was Sache ist? So war das ungefähr. Metelkova war also die erste Seite, die etwas zum Thema rausbrachte. Sie sprachen zu den Medien. Einer merkwürdigen Entwicklung zufolge war es dann am kommenden Mittag die Polizei, die sich gezwungen sah, die Anschuldigung zurückzuweisen, dass sie die Molotow-Cocktails hier platziert hätte. To deny the accusations that it planted the Molotovs here. Am 5. September endete nach 60 Tagen der vom Pelican Bay Staatsgefängnis in Kalifornien ausgehende Arbeits- und Hungerstreik. Mit gut 30.000 Teilnehmenden muss dieses Ereignis als historisch bezeichnet werden und ist nicht anhand direkt veranlasster gesetzgeberischer Feinschliffe zu bewerten, sondern an der Stimmung in US-amerikanischen Gefängnissen. Der Verlauf des Streiks macht klar, dass Gefangene das Mittel der Organisierung für sich entdeckt haben, was früher oder später zu einer gravierenden Veränderung des Gefängnissystems führen dürfte, so das Resümee von Ed Mead bei einem Interview mit The Final Straw. Right now it is against the rules. Momentan ist es noch gegen die Regeln, wenn sich Gefangene organisieren. Sie müssen diese Regeln ignorieren und brechen, genauso wie es die ArbeiterInnen ein Jahrhundert zuvor getan haben. Die Gefangenen müssen sich organisieren und disziplinieren. Sie müssen Verantwortung für die Bedingungen ihrer Existenz und dann die Macht über diese übernehmen. Er warnt allerdings davor, jetzt die Hände in den Schoß zu legen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Everything is in a process of change. Wir befinden uns in einem Prozess der Veränderung. Entweder wächst das jetzt oder es fällt zusammen. Wenn dieser Widerstand in den Knästen nicht weitergeht, wird er sich zurückentwickeln, zurück zu internen Auseinandersetzungen und Kannibalismus. Ich meine damit die Gewalt unter Gefangenen. Deshalb sollten wir alles, was wir, die hier draußen sind, tun können, um Dinge voranzutreiben, zu helfen, ihre Stimme zu verstärken, das sollten wir auf jeden Fall tun. Denn wenn wir das nicht machen, wird es für das Leben der Gefangenen sehr schwierig werden, in diesem Staat und auch ganz allgemein. Den Link zum gesamten Gespräch findet ihr unter aradio.blogsport.de. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Hören Sie nun unseren Kommentar zur Bundestagswahl 2013. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und PolitikerInnen, willkommen zu unserer Wahlnachlese im libertären Podcast. Oder sollten wir lieber sagen Wahlauslese? Nein, nein. Gehässig wollen wir nun wirklich nicht sein. Dass sich die FDP im akuten Zerfallsprozess befindet, wollen wir überhaupt nicht hämisch kommentieren. Es gibt schließlich auch echt traurige Nachrichten aus dieser Wahl. Allen voran, Christina Schröder möchte keine Ministerin mehr sein. Das ist verdammt nochmal großer Mist. Das kann sie doch nicht machen. Unsere Satire-Sparte füllt sich schließlich nicht von alleine. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Die Anti-Wahl-Kampagne anarchistischer Gruppen hatte enormen Erfolg. Etwa 8 Millionen WählerInnen gaben ungültige Stimmen ab. In Argentinien. 2001. Bleiben wir lieber gleich im sogenannten Ausland. Eine innovative Neuerung gibt es demnächst bei den Wahlen in Indien. Auf dem Wahlzettel wird zukünftig auch die Option "Alles Mist" stehen. Nun ja, vielleicht nicht ganz so pointiert formuliert. Immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. In unserer bewegenden Geschichte blicken wir heute 115 Jahre zurück. Anarchist Luceni ersticht Kaiserin Elisabeth. 10. September 1898. Zur Mittagszeit eilt Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn zusammen mit Herzogin Irma Starei zum Genfer See, um das Schiff zu erreichen, mit dem sie ihre Reise fortsetzen will. Da nähert sich ihr ein Mann, der sie mit einem gezielten Stich in die Brust, in die Knie zwingt und sogleich wieder verschwindet. Die Kaiserin, auch bekannt unter dem Namen Sissi, lässt sich nichts anmerken, tritt die Fahrt an, erleidet aber in Kürze mehrere Ohnmachtsanfälle und stirbt, nachdem das Schiff umdrehte und sie ins Hotel transportiert wurde. Auch wenn der Biograf des Sissi-Mörders, Santo Capon, dem wir wesentliche Informationen dieses Beitrags verdanken, Elisabeth als wahre Anarchistin bezeichnet, wenden wir uns nun von diesem Erzählstrang ab. Luigi Luceni hegt seit einiger Zeit den Wunsch, eine aristokratische Persönlichkeit zu töten, als ihm in den Sinn kommt, dass in dem vornehmen Örtchen Genf zu jeder Zeit eine solche anzutreffen sein müsste. Da er zu wenig Geld für einen richtigen Dolch hat, besorgt er sich eine Dreikantpfeile, die er schleifen und mit einem Griff versehen lässt. Nach dem geglückten Attentat ist die Freude groß und die Angst vor Konsequenzen ist nicht vorhanden. Jedoch ist er betrübt darüber, dass er laut Genfer Recht in Genf verurteilt werden muss, wo die Todesstrafe bereits abgeschafft wurde. Luigi wurde in Waisenhäusern und Pflegefamilien groß. Nachdem er das Ringen für gesellschaftliche Anerkennung aufgegeben hatte, entbrannte in ihm die Leidenschaft für anarchistische Theorien und Praxen, besonders die Propaganda der Tat. Für einige, meist Unorganisierte der Bewegung, beinhaltete diese auch Attentate, die als Rachenwerkzeug, zum Beispiel nach der Hinrichtung von Genossinnen oder blutigen Niederschlagungen von Aufständen und Streiks eingesetzt wurden. So hatte es Luceni eigentlich auf den italienischen König Umberto I. abgesehen, der während Lucenis Genfaufenthalt gegen eine breite Aufstandsbewegung kämpfen ließ. Unbekannte Umstände, vielleicht wieder das knappe Geld, ließen ihn jedoch auf der Nordseite der Alpen verweilen. Dennoch war es die italienische Regierung, die den Sissi-Mord zum Anlass nahm, Polizeivertreter aus aller Welt in die Hauptstadt zu zitieren und im Dezember die Internationale Konferenz von Rom für die soziale Verteidigung gegen Anarchisten zu veranstalten. Dabei sollte festgehalten werden, dass unter Anarchismus die Zerstörung der gesellschaftlichen Organisation zu verstehen sei, weswegen Anarchistinnen überwacht werden müssten. Es bot sich außerdem die Gelegenheit, ein nationenübergreifendes Instrument zur Personenidentifizierung zu etablieren. Das Portrait Parlé beinhaltete die Maße verschiedener Körperteile sowie eine Beschreibung dieser und des Wesens des mutmaßlichen Kriminellen, die die Fahndungsbeamten gewissenhaft anzufertigen hatten. Nach der Ermordung des US-Präsidenten McKinleys 1901, ebenfalls im September, machte sich Russland an die Organisation des Folgetreffens, bei dem das Bild vom Krieg gegen den Anarchismus weiter ausgemalt wurde. Die Regierungen der teilnehmenden Staaten ließen sich aber nur zum Teil vom polizeilichen Jagdinstinkt mitreißen, sodass einige Beschlüsse, wie die Auslieferung von AnarchistInnen an ihre Herkunftsländer, kaum umgesetzt wurden. Nichtsdestotrotz hat sich die internationale Polizeikooperation bis heute stetig weiterentwickelt. 1923 gründete sich Interpol, setzte seine Existenz aufgrund teilweise nationalsozialistischer Wurzeln kurz aus, um später einen Ex-SS-Mann bis 1972 als Chef einzusetzen. Während die Polizeibehörden den Wirbel um anarchistische Aktivitäten kräftig antreiben, ist die Stadt, die auch sein letzter Aufenthaltsort werden sollte, bestrebt, sich nach und nach aller Erinnerungsstücke an Luceni zu entledigen. Sein präparierter Kopf ist im Pathologischen Institut der Universität Wien zu finden, unter der Auflage der Stadt Genf, Lucenis Reliquie nie wieder öffentlich zu zeigen. Erst im Jahre 2000 wurde er beigesetzt. Ein schöner Anblick wäre das für sanfte Gemüter ohnehin nicht. Am 19. Oktober 1910 findet man Luceni in zerfetzten Kleidern und mit entstelltem Gesicht in seiner Zelle im Evêché-Gefängnis, wo er seine Erinnerungen niederschrieb und sich ihrer Analyse hingab, an einem an den Gittern des Dachfensters befestigten Gürtel erhängt. Der Tod wird, na klar, als Selbstmord abgetan. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. In unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie geht es jeden Monat darum, wo überall Anarchie herrschte. Wir schauten ganz genau hin und können es euch jetzt verraten. Das Handelsblatt überschreibt einen Artikel mit der Losung Mit Geld gegen die Anarchie. Da kommen wir immerhin gleich zum Kern der Sache. Eine geldlose Gesellschaft schmeckt den AnhängerInnen des Handels natürlich überhaupt nicht. Fraglich ist allerdings, ob ihr Ansatz wirklich sehr erfolgversprechend wäre. Stellen wir uns eine geldlose Gesellschaft vor und dann kommt da einer und sagt: Hey du, hier habe ich 3 Millionen Dollar. Aha, hübsches Papier hast du da. Selbst gemalt? Ebenfalls ums Thema Geld dreht sich alles im Haushaltsstreit in den USA dieser Tage. Der sogenannte Mehrheitsführer der Demokratischen Partei im Kongress, Harry Reid, wird in der Wiener Zeitung allerdings mit einem Satz zitiert, der daran zweifeln lässt, ob der Mann wirklich mit Politik oder Finanzen zu tun haben sollte. Das Volk werde sich nicht von den Tea Party-Anarchisten erpressen lassen, heißt es dort. Dass der rechtspopulistische Tea Party-Flügel der rechtskonservativen Republikaner nun anarchistischen Ideen anhängen sollte, wäre allerdings wirklich eine Neuheit. Währenddessen heißt es in der oberhessischen Presse: Es herrscht Anarchie, sagt der Experte. Die Arbeiterinnen sind jetzt auf sich allein gestellt und müssen sich selbst versorgen. Klingt spannend, doch worum geht es? Vorher heißt es: Anfang bis Mitte September fallen die Nester auseinander. Wespen, die vorher permanent ausschwirrten, um Nahrung zu beschaffen und die Larven zu versorgen, werden plötzlich arbeitslos. Ach so. Und wir hatten uns schon Hoffnung gemacht, der Mensch hätte was dazugelernt. Zu guter Letzt noch ein kleiner Kommentar. Es ist in den letzten Jahren ja offenbar geworden, dass der Anarchismus im Aufwind ist und anarchistische Themen daher scheinbar verkaufsfördernd sind. Dass ausgerechnet das linke Urgestein Neues Deutschland sich mit den anarchistischen Schmuddelkindern einlässt, nur um, so unwahrscheinlich das in der Praxis sein mag, ein paar mehr LeserInnen zu gewinnen, das verwundert dann doch. Unter der fetten Titelzeile Hier herrscht Anarchie kommt die Band Yeo Man folgendermaßen zu Wort. Bei uns läuft alles etwas anarchisch. Keiner hat die Hosen an, wir haben keinen Manager. Was Ihnen die Zeitung dann auch kaum glauben mag. Was? Kein Chef? Wer soll dann die Band führen? Aber es geht noch skurriler. Ebenfalls im September erschien in der Jungen Welt ein Artikel von Sebastian Kalitscher zum christlichen Anarchismus. Okay, wir geben es zu, das ist ein bisschen ein Exotenthema. Aber es handelt sich hier ja auch um die Junge Welt. Sachen gibt's. Die inzwischen für die Ausbeutung und Misshandlung unter anderem von Migrantinnen und Gefangenen bekannte Sicherheitsfirma G4S eröffnete Anfang September ihr neues Hauptquartier im Herzen Englands. Unser Link-Tipp führt euch zu aktuellen Informationen über ihre Machenschaften und Aktionen gegen diese. Diesmal führt uns unser Link-Tipp in eher gruselige Gefilde. Dafür aber dahin, wo es Widerstand gibt. Die private Sicherheitsfirma G4S machte sich besonders einen Namen mit seinen inhumanen Praktiken, zum Beispiel mit der Unterstützung von Abschiebeflügen. 2010 kam so Abdullah Mubenga aus Angola ums Leben, als er durch Strangulation von Sicherheitskräften von G4S starb. Außerdem unterstützen sie israelische Gefängnisse, in denen Palästinenserinnen festgehalten werden. Ein Netzwerk, welches seinen Ursprung in England hat, organisiert sich gegen die inhumanen Praktiken von G4S. Auf der Internetseite stopg4s.net gibt es Beiträge zu Protestaktionen gegen G4S oder ein News-Update über den neuesten Schwachsinn, den sich die Sicherheitsfirma hat einfallen lassen. Außerdem bietet die Seite Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Das Netzwerk selber wird von einem breiten Bündnis getragen, welches von Graswurzelaktivistinnen bis hin zu Gewerkschaften reicht. Auf der Seite findet ihr auch allerlei Argumente gegen G4S und ziemlich gute kritische Texte, die sich mit Migration auseinandersetzen. Wenn ihr jetzt also Interesse bekommen habt, schaut doch einfach mal nach unter stopg4s.net. Viel Spaß! Anarchist Academy erinnert euch vielleicht auch noch an lustige Erlebnisse aus der späten Kindheit. Jetzt ist das neue und letzte GEMA-freie Album No World Order draußen. Als Vorgeschmack auf unseren lang ersehnten libertären Kulturpodcast haben wir jetzt River, früher bekannt als Bomber, für euch hier. Bombenkrater, Blindgänger, gute Nacht, Melodie, Kinderleichen singen Lieder von G8-Politik. 21 Jahre Anarchist Academy, du bist von Anfang an dabei, zusammen mit Hannes, der ist ja schon 98 dann aus der Band raus. Und jetzt gibt es die Abschiedstour. Ja. Dazu ein Abschiedsalbum, war das auch als Abschiedsalbum geplant? Ja, das ist generell auf jeden Fall geplant gewesen, dass das die letzte Arbeit als Anarchist Academy wird und auch werden kann. Es ist einfach zeitlich nicht mehr drin. Es ist keine Chance, irgendwie auch noch was zu machen. Wir wüssten nicht mal, wann wir noch mal einen Song aufnehmen sollten oder so. Das ist leider so. Aber wir finden, wir haben halt mit dem Album auch durch die Entscheidung, dass wir es letztes Jahr noch mal fast komplett in die Mülltonne geschmissen haben, jetzt ein ganz gutes Album gemacht. Und die Tour wird jetzt auch irgendwie recht schön werden noch, selbst wenn es halt nur viele kleinere Sachen sind und kleinere Clubs. Aber das ist für uns ein guter Abschluss, weil wir haben so klein angefangen, können auch so gerne so klein aufhören, das ist für uns völlig okay. Wir haben Spaß und dann irgendwie ist halt okay, dann macht jeder was anderes. Also für dich persönlich wird es aber auch eher weitergehen? Ja, klar, ich mache ja als River weiter, das wird, wenn alles gut läuft, ich wollte 2014 die Planung davon machen, 2015 dann anfangen die ersten Releases und die auch eine etwas größere Tour dann auch zu fahren und dann ist das aber auch, das wird auch meine musikalisch letzte Arbeit. Bei der Tour kannst du jetzt dritt auf der Bühne stehen, aber auf der Platte gab es ein paar Gäste dabei. Ja, einen Gast haben wir geschafft zu realisieren, das war Chaos. Der Song mit Chaos ist halt entstanden, weil Deadly wollte eigentlich eine Solo-Platte machen, wo viele Songs mit Chaos zusammen gewesen auch wären, aber die hat nicht funktioniert, weil Chaos jetzt auch erstmal eine Auszeit genommen hat von der Musik. Und dann haben wir gesagt, dass wenigstens der Song auf die Platte kommt mit Chaos One, der ihm am wichtigsten war. Hast du einen Lieblingssong auf der No World Order? Weil das halt ein sehr schöner Song über unseren großen Freund Geld ist. Das ist ein Song, bei dem ich tatsächlich immer beim Hören noch eine Gänsehaut kriege, obwohl ich den gemacht habe und wirklich jeden Ton da dran programmiert habe. Das habe ich noch nie gehabt bei Songs von uns, dass ich selber auch in einem Song von uns eine Gänsehaut kriege. Ja gut, also wir spielen auf jeden Fall in Jena am 2.10. In Berlin am 3.10. im Tommyhaus. In Hannover am 4.10. In München am 5.10. In Hamburg am 6.10. In Luzern am 8.10. In München am 9.10. In Ulm am 11. Oktober. Und Abschluss in Köln am 12.10. Bau dich auf oder fertig platt. Pass auf die Antwort auf erste Kritik. Das war ein libertärer September-Rückblick. Wir wünschen euch Good Vibrations im Oktober. Mehr von Anarchist Academy und ihrer Abschiedstour wird es übrigens in unserer brandneuen Sendung, dem libertären Kulturpodcast, zu hören geben. Wir melden uns damit schon Mitte Oktober wieder. Schaut rein unter aradio.blogsport.de.